SWR 2 Wissen. Welt am Draht. Thema heute: Internet in der dritten Welt. Mit Michael Stein. Willkommen. Wir haben uns daran gewöhnt, überall Zugang zum Wissen der Welt zu haben. Der Zugriff auf Information ist heute fast überall möglich. Erst recht, seit immer mehr Computer auch drahtlos Kontakt mit dem Internet aufnehmen können. Die Menschen der Südhalbkugel aber, denen geht es da ganz anders. Sie sind von dem, was wir allgemein als Informationsgesellschaft bezeichnen, nämlich weitgehend abgekoppelt. Nur 0,4% der Afrikaner und nur 3% der Lateinamerikaner können das Internet nutzen. Das ergab eine Studie der International Telecommunications Union. In Europa ist es jeder fünfte Mensch, in den USA hat mehr als die Hälfte der Menschen Zugang zum Internet. Welt am Draht berichtet über Computer für Slumkinder in Indien und für Menschen in Afghanistan, kleine Sprachen im Internet und stellt die Frage, ob Computer für die Länder der dritten Welt eigentlich anders aussehen müssen als für Europäer oder Nordamerikaner. Etwa 75.000 Ingenieure werden jedes Jahr in Indien im Bereich der Informationstechnik ausgebildet. 17% aller Softwareexperten auf der ganzen Welt stammten schon 1998 aus Indien, Tendenz steigend. Auf der anderen Seite gilt Indien aber als das Land mit den meisten Analphabeten, so ein Bericht von UNICEF aus dem Jahr 1999. Nur die Hälfte aller Inder kann lesen und schreiben. Bei Frauen und Mädchen sind es in manchen Regionen sogar nur 10%. Claudia Heisenberg hat sich in Neu-Delhi ein Projekt angeschaut, das nicht nur in Indien den Bildungsnotstand beheben könnte. Sugata Mitra ist Chef der Forschungs- und Entwicklungsabteilung des großen indischen Softwareproduzenten NIIT. Das Hauptquartier der Firma liegt im Süden Neu-Delhis, direkt neben einem Slum. Nur eine schulterhohe Mauer trennt das Elend von der schönen neuen Computerwelt. Die Menschen leben im Dreck, in zusammengezimmerten Hütten und Verschlägen aus Wellblech, Holz und Plastikplanen. Es gibt weder Strom noch Toiletten. Abfall und Fäkalien schwimmen in offenen Steinkanälen. Auf einem Schotterplatz spielen einige Jungen lautstark Cricket. Hinter dem Spielfeld ist eine Nische in die Mauer gehackt. Darin steht ein Computerbildschirm, vor dem eine Traube von Kindern hängt. Well, this experiment is simply to test a small hypothesis. The hypothesis is that dieses Experiment soll eine Hypothese überprüfen, und zwar, dass Gruppen von Kindern sich die Grundlagen für die Nutzung von Computer und Internet selbst beibringen können, ohne irgendeine Hilfe von Erwachsenen. Was bedeutet das? Es bedeutet, wenn man ein beliebiges Kind nimmt, das, sagen wir mal, in einem indischen Dorf geboren wurde, das gar nicht oder kaum zur Schule geht und etwa 8 Jahre alt ist, dann erwartet man, dass dieses Kind eine Anleitung braucht, um einen Computer nutzen zu können. Wir wollten zeigen, dass das nicht wahr ist. Sugata Mitra ist überzeugt, dass der Computer ein Kindermedium ist. Erfunden von jungen Menschen für junge Menschen. Die Struktur der Maschine, diese Mischung aus Wirklichkeit und Fantasie, entspricht dem kindlichen Denken, sagt der Wissenschaftler. Darum glaubt er, können Kinder ohne fremde Hilfe den Umgang mit dem neuen Medium erlernen. This is almost sort of 20 years of watching children, and this formed in my mind. I had originally published this as a proposition. Ich habe über 20 Jahre lang Kinder beobachtet und das hat mich auf die Idee gebracht. Zum ersten Mal habe ich meine These 1986 formuliert und ich brauchte fast 14 Jahre, jemanden zu finden, der glaubte, dass es funktionieren kann und mir erlaubte, es auszuprobieren. Das war mein Chef bei NIIT. Er sagte, ich erwarte von dem Experiment, dass der Computer entweder zerstört oder gestohlen wird. Aber er ließ mich machen und der Computer wurde nicht kaputt gemacht und auch nicht gestohlen. Die Kinder kamen und ich habe diese Szene auf Video. Es dauerte genau 8 Minuten, bis sie im Internet surften. Es war kaum zu glauben. Mit eingeblendeter Uhr dokumentiert ein Videoband die ersten Schritte des Experiments. Hinter einer Blechklappe, die das Gerät vor Regen schützt, entdeckt ein Junge den Bildschirm und 6 Knöpfe, 4 Richtungs- und 2 Maustasten. Nach 2 Minuten hat der 8-Jährige verstanden, wie er den Cursor steuern kann. 3 Minuten später öffnet er mit einem Doppelklick eine Datei. Kurz darauf ist er im Internet. Sugata Mitra wiederholte das Experiment in einer Kleinstadt. Dort dauerte es sogar nur 6 Minuten. So I took a third time out to a small village in Uttar Pradesh, that's the northern province. Beim dritten Mal ging ich in ein kleines Dorf in Uttar Pradesh. Das ist eine Provinz im Norden. Es ist ein hübsches Dorf, aber weit abgelegen. Dort schloss ich ebenfalls einen Computer an, aber ich konnte nicht bleiben, denn es gab keine Unterkunft und massenweise Moskitos. Als ich 3 Monate später zurückkam, hatte ich keine Ahnung, was ich dort vorfinden würde, ob der Computer überhaupt noch an seinem Platz stehen würde, denn ich hatte niemandem im Dorf etwas gesagt. Ich habe ihn nur angeschlossen und bin weg. 3 Monate später fand ich am Computer einen 8-jährigen Jungen und ein 12 Jahre altes Mädchen. Sie spielten ein Anatomiespiel und das Erste, was sie sagten, war: Wir brauchen einen schnelleren Prozessor und eine bessere Maus. Laut UNICEF-Bericht gilt Indien als Analphabetenland Nummer 1. Nur gut die Hälfte des Milliardenvolkes kann lesen und schreiben. In dem kleinen Dorf in Uttar Pradesh wuchs der englische Wortschatz der Kinder in 3 Monaten von fast 0 auf über 500 Wörter. Sugata Mitra glaubt, dass der Computer ein elektronischer Lehrer sein kann. Initially I was surprised, until something struck me that if you look at children anywhere in the world. Am Anfang war ich überrascht. Aber wenn man sich Kinder irgendwo auf der Welt anschaut, in entwickelten oder sich entwickelnden Ländern, ist es ein allgemeines Phänomen, dass die Eltern schwärmen, mein Sohn oder meine Tochter kann unglaublich gut mit dem Computer umgehen. Und dann erzählen sie Geschichten darüber, wie sie ein Problem mit dem Computer hatten und der 10-jährige Sohn oder die Tochter ankam und sagte, oh, dein Programm ist abgestürzt und das Problem in kürzester Zeit behoben hat. Viele Eltern glauben dann, ihr Kind sei ein Genie. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Kinder plötzlich Genies geworden sind. Was wir vermutlich sehen, ist ein neuer Lernprozess oder eine neue Beziehung der Kinder zum Computer. Für uns Erwachsene ist der PC wie ein Außerirdischer. Wir verstehen ihn nicht, weil wir keine Beziehung zu ihm haben. Erwachsene reagieren auf einen Computer so: Ich weiß nicht, wie ich das Ding bedienen soll. Kann jemand es mir zeigen? Kinder sagen nur, oh, mal sehen, wie es funktioniert und finden es heraus, indem sie alles Mögliche ausprobieren. Und das machen sie immer in Gruppen. Um die Maschine in der Mauer drängelt sich ein Dutzend Kinder. Sie spielen das Quiz Wer wird Millionär, das auch in Indien ein Renner ist. Wie heißt der höchste Berg Indiens? K2, Nanda Devi, Kanchenjunga oder Mount Everest? Wie viele Spieler gehören zu einem Cricket-Team? Wie hieß der erste Ministerpräsident unseres Landes? Nehru, Nehru rufen die Kinder. Richtige Antwort, lobt der Computer. Mein Name ist Satish Kumar. I am 10 years. Ich heiße Satish Kumar und bin 10 Jahre alt. Früher habe ich hier immer mit Murmeln oder Schlagball gespielt. Jetzt bin ich jeden Tag 2 Stunden am Computer. Als hier noch kein Computer war, wusste ich gar nicht, was das überhaupt ist und was man damit machen kann. Aber ich habe es gelernt und man kann eine Menge Dinge damit machen. Spielen oder Musik hören. Ich bin froh, dass der Computer hier ist. Satish Kumar steht morgens oft schon um 6 Uhr auf, um als Erster an der Mauer zu sein. Meist muss er noch warten, bis ein Wachmann der Softwarefirma die Blechklappe öffnet. In der Morgendämmerung ist Satish meist allein am Computer und kann in Ruhe neue Sachen ausprobieren. Doof finde ich, wenn der Computer kaputt ist. Manchmal lässt sich der Pfeil einfach nicht bewegen. Dann muss er repariert werden. Und das kann 3 Tage dauern. Der Computer hilft mir aber auch bei den Hausaufgaben. Wenn ich Mathe mache, benutze ich oft den Taschenrechner. Und Englisch habe ich auch eine Menge gelernt. Satish ist etwas klein für sein Alter, aber auch die Größeren haben inzwischen Respekt vor ihm. Denn der 10-Jährige ist einer der Computergurus im Kalkaji-Slum und kennt sich gut aus im weltweiten Netz. Er kann Spiele und Musikdateien von beliebten indischen Kinofilmen herunterladen und Bilder von Schönheitsköniginnen. Für seine Eltern und andere Erwachsene, die nur selten in die Nähe des Computers kommen, schaut er im Internet nach dem Tageshoroskop oder nach Jobangeboten. Ich habe viel von den Kindern gelernt. Ich habe zum Beispiel gelernt, wie man Worte ohne Tastatur in den Computer tippen kann. Die Kinder öffnen dazu das Schreibprogramm Word und da gibt es unter Einfügen das Schlagwort Sonderzeichen mit allen Buchstaben des Alphabets unter anderem. Die Kinder haben ja nur ein Touchpad, also eine Maus. Sie markieren mit dem Cursor einen Buchstaben und fügen ihn ein. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit hat mir ein Junge beigebracht. Ich sah, dass er eine Website-Adresse in die Befehlszeile vom Internet Explorer getippt hatte und fragte ihn, wie hast du das gemacht? Wie hast du solch einen langen Namen schreiben können? Er antwortete, ach, das ist einfach, und klickte die rechte Maustaste und wählte eine Option, die ihm den HTML-Inhalt der Seite zeigte, was vielen Erwachsenen den Angstschweiß auf die Stirn treiben würde. Und von dort kopierte er die Buchstaben in den Adressbalken. Als ich ihn fragte, wie hast du das gelernt, antwortete er nur, ach, bei Computern ist alles ganz einfach. Kleinere Kinder zeichnen gerne mit dem Malprogramm, denn die meisten Eltern können sich kein Papier und keine Stifte leisten. Oder sie spielen auf ihrer Lieblingsseite Disney.com. Weil sie Mickey Mouse nicht kennen, nennen sie es das Rattenspiel. Zurzeit arbeiten Sugata Mitra und sein Team an Programmen, mit denen Kinder, die nicht die Möglichkeit haben, eine Schule zu besuchen, am PC lesen und schreiben lernen können. In a society where we simply cannot give schools to all the children. Wenn wir in unserer Gesellschaft nicht die Möglichkeit haben, alle Kinder in die Schule zu schicken und das Loch in der Wand vielleicht 20% von dem leisten kann, was eine Schule leistet, ist es doch wert, es zu versuchen. Warum geben wir nicht einer Generation das Internet und schauen, was dabei herauskommt? Sugata Mitra prophezeit, dass die Kinder irgendwann nicht mehr nur Nutzer sind, sondern eigene Homepages ins Netz stellen und Anbieter werden. Er glaubt, dass in den armen Vierteln Indiens viele Talente versteckt sind. Gut möglich, dass Jungen wie Satish später auf der anderen Seite der Mauer einen Job finden, weil ihnen der Computer die Chance dazu geboten hat. What I have learned in the last 3 years, there is very little difference. Ich habe in den letzten 3 Jahren gelernt, dass es nur sehr wenig Unterschiede zwischen 8-Jährigen gibt. Sie interessieren sich nicht besonders für Essen oder für Kleidung. Meist sind ihre Sachen dreckig, egal ob sie reich sind oder arm. Aber sie saugen Informationen auf wie ein Schwamm. Und wenn wir ihnen Zugang zu Informationen verschaffen, egal wer sie sind, wo und wie sie leben, werden sie die Informationen aufnehmen. Sugata Mitra ist ein Mann mit Ideen und Visionen. 100.000 elektronische Lehrer würde der Wissenschaftler gerne in Indien aufstellen. Er hat bereits ausgerechnet, was es kosten würde, allen Slum-Kindern Zugang zu einem Computer zu bieten. 100.000 Kiosks, if I had to run them for 5 years with an internet connection, would cost about 2 billion US dollars. 100.000 Kiosks mit einer Internetverbindung würden über 5 Jahre etwa 2 Milliarden Euro kosten. Was würde es bringen? In 5 Jahren hätten wir 100 Millionen Kinder, die lesen und schreiben können. In 5 Jahren werden heute 13-Jährige 18. Wir hätten also 20 Millionen Wähler, die das Internet kennen. Und ich glaube, das würde unsere Demokratie komplett verändern. Es kostet 2 Milliarden Euro, was eine Menge Geld ist. Aber ich habe vor kurzem gehört, dass eine 3 Kilometer lange Autobahnbrücke dasselbe kostet. Also vielleicht sollten wir ein paar Jahre weiter im Stau stehen und 100 Millionen Kinder verändern. Maybe we should live with a traffic jam for a few years and change 100 million children. Das Internet hat seinen Ursprung in Hochschulen und Forschungseinrichtungen in den USA. Kein Wunder also, dass noch vor ein paar Jahren die meisten Seiten vor allem Texte in englischer Sprache enthielten. Das hat sich in den letzten Jahren aber grundlegend geändert. Zwar beherrschen noch immer Englisch, Französisch und auch Deutsch die Seiten im Netz, ihr Anteil ist aber zugunsten der kleinen Sprachen kontinuierlich zurückgegangen. Ein Bericht von Dirk Asendopf. Titola ndikusimbankhani mopanda mantha, mosakondera, mopanda chibwibwi komanso mosakuruvika. Ndife makutu ndi maso wa Afrika. Nachrichten aus dem Internet. Das Neueste aus aller Welt gelangt hier in Chichewa zu den Hörern am Computer. Chichewa ist die Muttersprache von gut 6 Millionen Menschen im Herzen Afrikas. Heute wird es nicht nur in Malawi, Mosambik, Sambia und Simbabwe gesprochen, Arbeitsmigration und Flüchtlingsbewegungen haben Chichewa auch in viele andere Länder Afrikas, nach Europa und Nordamerika gebracht. Doch mit Chichewa war dort bisher kaum etwas anzufangen. Erst mit dem Internet haben die Immigranten jetzt wieder eine Möglichkeit, in den vertrauten Klang ihrer Sprache einzutauchen und Nachrichten aus der malawischen Hauptstadt Lilongwe zu hören. Lilongwe, mtsogoleri wa dziko la Malawi Abakiri Muluzi, wakhala mtsogoleri woyamba wa dziko la Malawi kuonekera pamaso pa oweruza milandu mu mzinda wa Lilongwe. Waswa Danwasula studiert Informatik an der Universität Bremen. Er stammt aus Uganda und klickt sich bei der Arbeit gerne zu Radio Simba durch, den Sender aus seiner Heimatstadt Kampala. Radio Simba in Uganda is via the internet. Radio Simba in Uganda kommt durchs Internet. Ich kann es also hier am Computer hören. Sie mischen Englisch mit meiner Muttersprache und noch einigen anderen ugandischen Sprachen. Sie mixen verschiedene Sprachen. Aber ich komme ja aus Uganda und kann alles verstehen und genießen. Das ist so, so schön. Das klingt gut. Und wenn ich dann die ugandischen Musiker in meiner Muttersprache singen höre, ist das großartig. Man fühlt sich, als wäre man zu Hause. Leider ist man es nicht wirklich. Information, Unterhaltung und das wunderbare Gefühl eines Stückchen Heimats fern der Heimat. Als globales Medium schafft das Internet für Angehörige kleiner Kulturen eine neue Möglichkeit, die eigene Identität zu erhalten. Die Ethnologin Johanna Breidenbach hat das in dem mittelamerikanischen Kleinstaat Belize erlebt. Der Bush benutzt die modernste Technologie. Und es war total spannend zu sehen, wie selbstverständlich die Leute damit umgingen. Auch selbst alte Leute haben das benutzt, weil sie eben damit was anfangen konnten. Weil fast jeder Bürger in Belize oder fast jede Familie ist transnational. Die haben Verwandte in allen möglichen Ländern dieser Welt. Und es war einfach ein Grundbedürfnis, mit diesen Verwandten enge Kontakte zu pflegen. Und E-Mail zum Beispiel und Chats werden benutzt von diesen Leuten, die alle keinen Computer in ihrem Wohnzimmer stehen haben, sondern die in Internetcafés gehen und in Community Centers. Und das war total spannend zu sehen und unheimlich authentisch, ja, wie nämlich eine moderne Technologie benutzt wurde für Belange, die sehr dicht an den Menschen dran waren. Rund 7000 verschiedene Sprachen werden auf der Erde gesprochen. Für über 2000 gibt es auch eine Schrift. Fast alle finden sich in irgendeiner Form auch im Internet. Während das Netz vor 5 Jahren noch zu 80% englischsprachig war, ist der englische Anteil inzwischen auf etwas über 50% gesunken. Zwar beherrschen 10 Sprachen noch immer über 90% der Webinhalte, doch der Anteil kleiner und kleinster Sprachen steigt beständig, zum Beispiel Setswana aus dem südlichen Afrika. Der Journalist Tapelo Ndlovu schreibt in dieser Sprache: The world is moving indigenous. In der Welt wird das Einheimische immer wichtiger, also sollten wir nicht zurückbleiben. Setswana ist eine Sprache, die von 90% aller Menschen in unserem Land gesprochen wird, also dachten wir, es ist besser, die Leute damit anzusprechen. Es gibt einen Dienst, der heißt Dumela.com. Dumela bedeutet Hallo. Der Dienst ist sehr beliebt bei den Batswana. Sie chatten dort in Setswana und so weiter. Weil die Regierung eine große Zahl von Studenten ins Ausland schickt, wird er auch dort genutzt. Manch kleine Sprache gewinnt durch ihre Präsenz im Internet weltweit an Wert. Im Ursprungsland gilt das jedoch nicht unbedingt. So fehlt der Bevölkerung in der Provinz des extrem dünn besiedelten Wüstenstaates Botswana bisher jede Möglichkeit technischer Kommunikation. Modise Mapanyane leitet eine Organisation, die sich für die Entwicklung und die Freiheit der Medien in diesem Land engagiert. In jedem einzelnen Ort unseres Landes gibt es Dinge, die den Leuten sehr wichtig sind. Sie müssen sie noch nicht einmal der Welt mitteilen. Sie wollen einfach nur untereinander darüber sprechen. Aber sie haben keine Mittel dafür. Keine Lokalzeitung kann dort überleben. Es lohnt sich einfach nicht in dieser Gegend mit jener Sprache. Man bräuchte Anzeigen, Einnahmen, man muss ja die Mitarbeiter bezahlen. Aber das geht nicht. In Botswana gibt es keinerlei Medien in den Gemeinden und so hören wir die Leute nicht. Nicht, dass sie nicht schreien oder etwas sagen würden. Sie haben einfach keine Foren, über die wir sie hören würden. Jenseits der wenigen Städte Botswanas wird in den Klicklautsprachen der Kalahari kommuniziert. Oft werden sie von so wenigen Menschen gesprochen, dass ihre Existenz bedroht ist. Unter dem Namen Rosetta bemüht sich ein Projekt an der amerikanischen Stanford University um die Rettung solcher bedrohten Kleinsprachen. Schon können aus der Rosetta-Datenbank über 1200 Wörterbücher abgerufen werden. Außerdem archiviert die Website Tondokumente, auf denen seltene Sprachen zu hören sind, und sogar manche, die es außerhalb des Cyberspace gar nicht mehr gibt. Zum Beispiel diese 1938 aufgezeichnete Rede eines Mannes aus Botswana in der inzwischen ausgestorbenen Kora-Sprache. Muss ein Computer, der zum Beispiel in Indien zum Einsatz kommt, anders aussehen als bei uns? Wie zum Beispiel bedient jemand, der nicht lesen und schreiben kann, ein solches Gerät? Pia Grund-Ludwig über den Simputer, einen kleinen Rechner, der in Indien entwickelt wurde. Narayanpur ist eine kleine Stadt im indischen Staat Chhattisgarh. Die Leute leben von Töpferwaren und ein bisschen Tourismus. Telefon, PCs oder gar Internetzugang können sich die meisten nicht leisten, doch an einer Schule lernen die Kinder die Grundzüge der Optik und der Bewegungslehre an einem Computer. Ihnen geht es dabei genauso wie ihren Altersgenossen in den reichen Industrieländern. Sie genießen die Abwechslung, haben Spaß an anschaulichen Experimenten. Er könne den Kindern jetzt viel schneller physikalisches Grundlagenwissen beibringen, freut sich ihr Lehrer. Doch die Kinder in Narayanpur lernen nicht auf einem normalen Rechner. Der wäre viel zu teuer. Sie benutzen einen Simputer, der von indischen Forschern entwickelt worden ist. Einer von ihnen ist Vijay Chandro. Sein Gerät sei für Leute gedacht, die sonst keinen Zugang zu Informationstechnologien und Computern haben. Es wurde so gestaltet, dass Leute am unteren Ende der Bevölkerungspyramide es nutzen können. Es wird durch Anschauen, Hören oder mit gesprochenen Anweisungen bedient. Man muss dazu nicht lesen können. It does not require literacy. Die Sprachausgabe ist wichtig, denn lesen kann in Indien nur jeder Zweite. Chandru nennt sein Gerät Simputer. Das ist ein Kunstwort für Simple Computer. Die Benutzeroberfläche ist einfach, die Bedienung erfolgt über Symbole. Die Informationen sind selbst für Analphabeten verständlich, denn das Gerät verfügt über eine Sprachausgabe in Hindu, Kannada und Tamil. Es ist ungefähr so groß wie ein Taschenbuch. Die technische Ausstattung muss sich den Bedingungen des Entwicklungslands anpassen. So ist Strom teuer oder gar nicht vorhanden. Angetrieben wird der Rechner deshalb von einem Chip, der wenig Strom verbraucht. Er funktioniert mit herkömmlichen Batterien. Sparsam sind auch die Programme. Das Betriebssystem basiert auf kostenlos zugänglicher Linux-Software. Bedient wird der Computer mit 7 Tasten durch Berühren bestimmter Symbole auf dem Bildschirm mit dem Finger oder mit einem Stift. Schaut man das Gerät an, könnte man es für die simple Kopie eines Personal Digital Assistant halten, wie ihn Manager oder Technikfreaks hierzulande zur Terminplanung einsetzen. Chandru weist einen solchen Vergleich aber weit von sich. Es ist kein Personal Digital Assistant, es wurde als Community Digital Assistant entwickelt. Diese gemeinsame Nutzung ist notwendig, denn mit $200 ist das Gerät für die meisten Inder immer noch viel zu teuer. Die gemeinsame Nutzung ließe sich natürlich auch anders erreichen, etwa über sogenannte Telezentren. Das sind öffentliche Zugänge zu Computern, die an das Internet angeschlossen sein können. Olu Jegede, Professor an der Open University im nigerianischen Abuja, will solche Zugänge in Schulen ermöglichen. Es stimmt, dass es hier in Afrika sehr viele Hemmnisse gibt. Viele Kinder können sich einfach keinen Computer leisten. Das Ziel unserer Regierung ist es deshalb, so viele Schulen wie möglich mit Computern auszustatten. Kinder, die kein Geld haben, sich einen Computer zu kaufen oder die sonst keinen Zugang haben, können in eine Schule in ihrer Nähe oder in ein Studienzentrum gehen. Solche Zentren setzen voraus, dass die Menschen mobil sind. Sie müssen dorthin gehen, wo Computer sind. Der Computer dagegen ist selbst mobil und lässt sich zu den Menschen transportieren. Im Einsatz ist er im Moment bei einer Nichtregierungsorganisation, die damit Kleinkredite verwaltet. Dabei geht es um Beträge von häufig nur wenigen Cent, die an Menschen in ländlichen Gegenden vergeben werden. Die Kreditgeber erfassen diese Kredite auf ihren Computern. Damit das funktioniert, kann man den Computer mit einer Smartcard für einen bestimmten Zeitraum zu seinem eigenen Gerät machen. Ein einzigartiges Merkmal ist, dass es Smartcards lesen kann. Wir erwarten, dass die Benutzer nur ihre Smartcard haben. Das Gerät soll dann einer Gruppe von Menschen zur Verfügung stehen. Wenn sie es benutzen, stecken sie ihre Karte hinein und dann ist es für die nächsten 15 Minuten ihr Gerät. Für viele Entwicklungsländer freilich ist der Zugang zu Rechnern mit einer solchen Chipkarte wenig realistisch. Im Schwellenland Indien ist das anders. Einige Staaten sind im Moment dabei, Karten als Ausweise einzuführen, berichtet Chandru. Derzeit beginnt die Einführung von Smartcards. In Gujarat sind die Führerscheine Smartcards. In Andhra Pradesh und Chhattisgarh debattiert man darüber, Personalausweise als Smartcards einzuführen. Viele Projekte im Gesundheitswesen beginnen mit Smartcards. In Indien ist der Vorteil, dass es bislang kein anderes Ausweissystem gibt. Smartcards werden das erste Ausweissystem sein. Diese Karten sollen Chandrus Computer zum Durchbruch verhelfen. Den hat sein Gerät bislang noch nicht geschafft. Das Konzept passt. Aber um sich gegen die Marketingmacht der großen Hardwarehersteller aus den Industriemetropolen zu behaupten, braucht man mehr als gute Ideen. Auch das ist ein Teil der digitalen Spaltung. Afghanistan befindet sich im Wiederaufbau und ist dabei natürlich vor allem auf Spenden angewiesen. Während die Hilfsorganisationen ansonsten von Sachspenden ja eher abraten und empfehlen, Geld zu spenden, ist das bei der Versorgung der afghanischen Hochschulen mit Informationstechnik ein wenig anders. Holger Bruns hat an der Uni Bremen eine Chemieprofessorin aus Kabul getroffen, die zurzeit auch in Deutschland ist, um den Umgang mit modernen Computern zu erlernen, damit sie dieses Wissen dann an ihre Kolleginnen und Kollegen in Afghanistan weitergeben kann. I am Rehana Popalzai and I come from Afghanistan, from Kabul University. Sie heißt Rehana Popalzai und sie kommt aus Afghanistan von der Universität Kabul. Sie ist Professorin an der Fakultät der Naturwissenschaften und Repräsentantin des Women's Council. Das Women's Council ist eine Vereinigung der Frauen. Es sind Arbeiterinnen, Studentinnen und Angestellte. Die Chemieprofessorin Rehana Popalzai vom Women's Council der Universität Kabul war zum Jahreswechsel in Deutschland. Es ging ihr nicht nur um Kontakte. Zusammen mit ihrer Begleiterin Nazia Hiyari absolvierte sie einen Crashkurs im Umgang mit modernen Notebooks. Die Bremer Hochschullehrerin Heidelinde Schellhofe zeigte sich spendabel. Es gibt einen großen Bedarf an Internetkursen, an Ausbildung. Es sind private Firmen teilweise, die das anbieten. Das ist sehr teuer. Das ist zum Beispiel zu teuer für die Frauen, die jetzt bei uns waren. Das können die sich gar nicht leisten. Dessen ungeachtet hortet Heidelinde Schellhofe zurzeit 30 ausgemusterte Laptops, um sie später an ihre Kabuler Kolleginnen zu verschenken. Wir haben von der Landesbildstelle hier einige alte Laptops bekommen. Das sind keine sehr modernen Geräte, aber die Frauen waren sehr glücklich darüber, dass wir ihnen 3 Stück mitgeben konnten. Und wir wollen ihnen also auch dann im nächsten Jahr noch weitere bringen. Für die afghanischen Hochschullehrerinnen dürfte dies ein ausgesprochen wertvolles Geschenk sein, denn Computer waren unter den Taliban verboten und gerade die Frauen litten unter massiven Repressionen inklusive eines totalen Arbeitsverbots. Die deutsche Unterstützung der afghanischen Frauen an der Kabuler Uni nährt also die Hoffnung, dass der Silberstreif am Horizont mehr als nur ein schöner Schein bleibt. Welt am Draht. Internet in der dritten Welt, so hieß heute unser Thema hier bei Welt am Draht. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören und dabei vielleicht das Manuskript in Ruhe nachlesen möchten, dann können Sie das tun, und zwar im Internet. Die Adresse unserer Homepage www.swr2.de/wissen. Noch einmal die Adresse www.swr2.de/wissen. Dort klicken Sie dann einfach die Welt am Draht Homepage an. Das war's für heute. Mein Name ist Michael Stein. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hören uns.